Kapitel 4, Übung A9. Hören Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Ja, guten Morgen, Frau Reschke. Hier spricht Lautermann von der Akol GmbH. Leider muss ich den Termin am kommenden Montag absagen. Ich kann nicht zur Vorstandssitzung kommen. Würden Sie mir die notwendigen Unterlagen am Dienstag im Laufe des Tages zukommen lassen? Guten Tag, Frau Reschke, hier Aschenbach. Ich hätte gern einen Termin mit Herrn Grube. Vielleicht ist in seinem Kalender noch ein freier Termin am Anfang der nächsten Woche. Das wäre mir am liebsten. Könnten Sie mich heute noch zurückrufen? Danke. Meine Durchwahl ist wie immer 4833. Grüß Gott, Frau Reschke. Hier Florian Schmitz von der Intermix GmbH in Wien. Frau Reschke, ich habe am Dienstagnachmittag um 15 Uhr einen Termin mit dem Vorstandsvorsitzenden und zwei Abteilungsleitern. Leider landet meine Maschine aus Wien erst gegen 14 Uhr in Düsseldorf. Könnten wir die Besprechung und die Betriebsbegehung verlegen? Würden Sie bitte für die genaue Terminfestsetzung telefonisch Kontakt mit meinem Sekretariat aufnehmen? Hier Erika von der Buchhaltung. Sonja, ich habe die Quittungen und Belege von der letzten Dienstreise des Chefs noch nicht auf meinem Tisch. Könntest du dafür sorgen, dass alles bis spätestens Freitagmorgen in der Buchhaltung ist? Ich müsste diese Woche noch die Buchungen erledigen. Hallo Sonja, hier ist Nina. Schade, dass du nicht zu erreichen bist. Ich wollte mal wieder mit dir Kaffee trinken gehen. Könnten wir uns nicht fürs Wochenende verabreden? Melde dich mal bei mir im Geschäft. Meine Telefonnummer ist 830-4875. Hier Praxis Dr. La, Karin Lück. Frau Reschke, Sie hatten gestern in unserer Praxis um 17 Uhr einen Termin und haben diesen leider nicht wahrgenommen. Könnten Sie mich bitte heute zurückrufen, wegen der Vereinbarung eines neuen Termins? Dankeschön.